Kein zweites Ich wohnt in mir, verhält sich wie ein Tier, ist genau das Gegenteil von mir. Mein zweites Ich übernimmt die Macht, zeigt mein neues Gesicht und beginnt ne tiefrote Schlacht. Tief in meinem Kopf wächst es vor sich hin, so dass ich immer mehr nicht mehr ich selber bin. Die Aggressionen vermehren sich von Stunde zu Stunde. Was ist bloß mit mir los? Frag ich mich jede Sekunde. Das kann es doch nicht sein. Gleich platz ich wieder mal vor Wut. Das zweite Ich komm mal vorbei. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ich spüre seine Macht, die von mir bis ins Zerbeißt. Es wird tief schwarz in der Nacht. Und dein Gedanken zu mir streift. Ich bin gefangen. Keine Kontrolle mehr über mich, denn ich bin nicht ich. Nein, ich bin mein zweites Ich. Ein zweites Ich wohnt in mir, verhält sich wie ein Tier. Ist genau das Gegenteil von mir. Mein zweites Ich übernimmt die Macht, zeigt mein neues Gesicht und beginnt ne tiefrote Schlacht. Das bin nicht ich. Kann nicht sein, denn ich bin niemals so ein Schwein. Das bin ich nicht, das kann nicht sein, denn ich bin niemals so ein Schwein. Ich bin doch ganz ein netter Mann, in dem man alles machen kann. Wieso seid ihr bloß hier zu mir und steigert meine Wut so sehr, so dass die böse Seite erscheint und sich mit meiner guten vereint. Yeah.